Deinem Himmel, Dankeschön for this evening. Für diesen Abend. Thank you for your word. Danke für dein Wort. That is a lamp unto our feet and a light unto our path. Dass eine Lampe an unseren Füßen ist, ein Licht auf unserem Pfad. Bless it to our hearts. Segne es in unsere Herzen hinein. In Jesus' name we pray. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. I want to continue our series tonight. Wir wollen weitermachen mit unserer Serie heute Abend. On I love my church. Darüber, ich liebe meine Gemeinde. In einer Zeit wie dieser. I want to look at a verse from last week. Ich möchte meinen Vers anschauen von letzter Woche. In Psalm 106, verse 24. Psalm 106, Vers 24. And we ended the message with this verse, almost ended it. Und wir haben die Botschaft also fast mit diesem Vers abgeschlossen. It said the people refused to enter the promised land or the pleasant land. Und das Volk weigerte sich einfach, das liebliche Land zu betreten. For they wouldn't believe his promise to care for them. Denn sie glaubten nicht seiner Verheißung, dass er sich um sie kümmert. That's from the New Living Translation. Aus der neuen lebendigen Übersetzung. You're reading the Luther, right? Und ich tue es ein bisschen aus der Luther lesen. Yeah, you just read the Luther and I'll read the Living Translation. Okay. The Living Translation is taking in mind the context. Die neue lebendige Übersetzung im Englischen, sie beachtet auch ein bisschen den Kontext, and bringing in the full meaning of the sentence. Um damit einfach die ganze Bedeutung des Satzes auch herauszubringen im Deutschen. They wouldn't believe that God cared for them. Sie würden einfach nicht glauben, dass Gott sich um sie sorgen würde. So, the next verse says, so sagt der nächste Vers, instead they grumbled in their tents and refused to obey the Lord. Und sie murrten in ihren Hütten. Und sie lehnten es ab, der Stimme des Herrn zu gehorchen. Und das war ja das Volk, was durch das Rote Meer gezogen war. Die haben diese Wunder von Gott gesehen hatten. Sie weigerten sich, einfach zu glauben, dass Gott sich um sie kümmert. Wenn wir einfach gedanklich einmal zurückgehen in das Buch Esther, we were taking some amazing verses from Esther. Der hat ganz erstaunliche Verse da in Esther gefunden. In Esther 4:14. Esther 4, Vers 14. Where Mordecai said to Queen Esther. Wo Mordecai zur Königin Esther sagte. Who was a Jew, die eine Jüdin war. And it was the Persian Empire. Und sie befanden sich im persischen Reich. And the Jews were in peril of being exterminated, a Holocaust. Und die Juden waren in großer Gefahr, ausgelöscht zu werden in einer Art Holocaust. And Mordecai said to his niece. Und sagte Mordecai zu seiner Nichte. How do you know that you have not become queen for such a time as this? Woher weißt du denn, ob du nicht gerade für eine Zeit wie dieser zur Königin gekrönt wurdest? I love my church for such a time as this. Und ich liebe meine Gemeinde für eine Zeit wie dieser. You know, the news says that we're probably looking at a 15-year recession. In den Nachrichten, da heißt es, dass wir vielleicht eine 15-jährige Rezession vor uns haben. Und die Gemeinde ist die Gemeinde für eine Zeit wie dieser. Die Gemeinde, sie leuchtet am hellsten, wenn es am finstersten ist. Now, Mordecai said something else. Mordecai hatte noch etwas anderes gesagt. He said to Queen Esther, er sagte zur Königin Esther, through a messenger, durch einen Boten. If you keep silent, wenn du stillhältst, don't think that you will escape. Denke nicht, dass du entrinnen kannst. Just because you're the queen. Weil du die Königin bist. And he says, if you keep silent, deliverance will come from somewhere else. Wenn du still bleibst, wird die Befreiung der Juden von woanders herkommen. And that's our message tonight. Und das ist die Botschaft für heute that Abend. We have certainty, dass wir einfach eine Sicherheit haben, dass Gott sich um uns kümmert und dass es ganz wirklich ist. Now I want to go to Psalm 112. Gehen wir zu Psalm 112. You know, when I have my quiet time every day, ich habe meine stille Zeit jeden Tag. I take a different psalm. Und dann will ich einfach immer wieder einen anderen Psalm every aus. Day I think I gotta preach on this one. Gotta preach on this one. Und wenn ich lese, preach on this one. Dann denke ich bitte, aha, darüber muss ich predigen. Nein, über den muss ich predigen. Nein, hier habe ich einen, darüber werde ich predigen. That was good, Axel. I like that. That was good. That was good. That was really good. Give him a big hand. Wasn't that? There was so much effort in that, wasn't that? Really great. I love that. Oh, God. So I finally decided Psalm 112. Ich habe mich entschieden für Psalm 112. I want you to see the confidence in this psalm. Ich möchte sehen, dass ihr einfach diese Zuversicht mitbekommt, die in diesem Psalm steht. Psalm Vers 1, Psalm 112. Praise the Lord. Halleluja. How joyful are those who fear the Lord. Wie freuen sich die, die den Herrn fürchten? And delight in obeying his commandments. Und haben große Lust an seinen Geboten. Now John chapter 6 verse 29 says. Johannes Kapitel 6 Vers 29 da heißt es. The work of God is to believe. Das Werk Gottes ist zu glauben. This is God's commandment. Das ist Gottes Gebot. To believe on his son. An seinen Sohn zu glauben. Now we delight to believe in Christ. Und wir haben unsere Lust daran, an Christus zu glauben. Verse 2. Vers 2. Their children will be successful everywhere. Ihre Kinder werden erfolgreich sein überall. Isn't that good news for parents? Ist nicht gute Nachricht für die Eltern? An entire generation of godly people will be blessed. Und das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. My generation. Mein Geschlecht. Your generation. Meine Generation. An entire eure Generation will be blessed. Eine gesamte Generation wird gesegnet sein. Verse 3. Vers 3. They themselves will be wealthy. Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein. And their good deeds will last forever. Und ihre guten Taten bleiben für ewiglich. That means what I do now, was ich jetzt tue, by faith, im Glauben, is eternal. Ist ewig. It will never be forgotten. Es wird nie vergessen werden. It will affect my eternity for eternity. Es wird eine Auswirkung haben auf meine Ewigkeit. Für immer und ewig. And we have this one moment called time. Und wir haben diesen einen Moment dafür, jetzt diese Zeit. Verse 4. Vers 4. Light shines in the darkness for the godly. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Let's read it again. Light shines in the darkness of world recession for the godly. Licht geht auf in der Weltrezession für die Frommen. They are generous. Sie sind großzügig, compassionate, barmherzig and righteous. Und gerecht. Actually it says gnädig, right? Gnädig heißt es hier im Deutschen, yeah, auch. Generous. Großzügig oder gnädig. Right? Generosity is the fruit of grace. Großzügigkeit ist die Frucht der Gnade. Both translations are great here. Beide Übersetzungen sind großartig because hier. The word is so broad. Weil dieses Wort einfach so breit ist, so viele Bedeutungen in sich generous, trägt. Sind großzügig, compassionate and righteous, haben Mitgefühl und sind gerecht. Verse 5. Vers 5. Good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und richtet seine Sachen aus, dass er niemand Unrecht tue. Verse 6. Such people will not be overcome by evil. Solche Menschen werden nicht überwunden werden durch das Böse. Let's read it again. Such people will not be overcome by the anxiety and fear of a world recession. Solche Menschen werden nicht überwunden werden durch die Angst und die Furcht vor einer Weltrezession. Those who are righteous will be long remembered. Die Gerechten werden nicht vergessen werden. Now the righteous here are people who walk by faith. Die Gerechten sind die, die im Glauben wandeln. This is Romans 1:17. Römer 1, Vers 17. The just live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So a righteous person is a person who lives by faith, trusting God. Eine gerechte Person ist eine Person, die im Glauben lebt und Gott vertraut. And they trust God so much that they're actually quite carefree in their life. Und sie vertrauen Gott so sehr, dass sie eigentlich sehr sorgenfrei wandeln können in ihrem Leben. Now here's a verse you can circle and memorize. Und hier ist ein Vers, den könnt ihr euch umkreisen and und auswendig lernen. Use it against the projections of the devil. Und den könnt ihr verwenden gegen die Projektion des Teufels. And the fears of the day. Und die Ängste, die so täglich kommen. They do not fear bad news. Er wird sich vor bösen Nachrichten nicht fürchten. Now I was watching the elections last week. Ich habe letzte Woche die Wahlen beobachtet. And I was watching these Democrats gugugaga over Obama. Und habe gesehen, wie die Demokraten da praktisch sich da gefreut haben um an dem Obama. And then they said this. Dann haben sie Folgendes gesagt. They said, well, Obama got very good news coverage. Also Obama hat ja eigentlich sehr gute Nachrichtenberichte bekommen, but sehr gute Presse bekommen. But now we can expect bad. Aber jetzt können wir eigentlich keine schlechte Presse erwarten. Because good news doesn't sell newspapers. Weil gute Nachrichten eigentlich nicht die Presse verkaufen können. So now we can expect the press to turn on him. Also jetzt werden wir sehen, wie die Presse sich eigentlich gegen ihn wenden wird. This is the news we listen to. Das sind die Nachrichten, die wir uns anhören müssen. If we spent less time listening to the news and more time listening to God, wenn wir weniger Zeit damit verbringen, irgendwie Nachrichten zu schauen und mehr Zeit mit Gott verbringen, more a part of the solution than a part of the problem. Dann werden wir mehr ein Teil der Lösung sein als ein Teil des Problems. Verse 7 again. They do not fear bad news. Sie fürchten sich nicht vor böser Kunde. Why? Warum? They confidently trust the Lord to care for them. Weil sie mit voller Zuversicht dem Herrn dafür vertrauen, dass er sich um sie sorgt. We have to have this message burning in our hearts. Diese Botschaft muss in unseren Herzen brennen. Especially for these next 15 years, if this is the case. Insbesondere für die nächsten 15 Jahre, wenn das der Fall wäre. And you know what? We can thank God for it. Und wisst ihr was? Wir können Gott dafür danken. Not just in it, but for it. Nicht nur darin, sondern auch dafür. Because this is an opportunity. Denn dies ist eine Gelegenheit. For my faith to become the real thing. Dass mein Glaube wirklich sich als ganz echt erweist. The real thing, faith in a living God. Glaube an einen lebendigen Gott. And the world is being shaken. Und die Welt wird erschüttert werden. Und wahrscheinlich ist es, weil der Herr bald wiederkehrt. At some point, Revelation 6 is going to start. Und es wird den Moment geben, wo dann auch Offenbarung 6 einfach eintreten wird. And within a few verses, und innerhalb von ein paar Versen, one fourth of the world population dies. Stirbt ein Viertel der Weltbevölkerung. At some point in the next, I don't know how many years, Revelation 6 will start. Irgendwann in den nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch hin ist, aber dann wird irgendwann doch die Offenbarung beginnen. Could be 100 years, 200 years. Sind das 100 Jahre, sind das 200 Jahre? Could be 3 years, who knows? Könnten 3 Jahre sein. Wer weiß es, nur Gott weiß es. But how do we not know that God is shaking the world? Aber wie können wir das nicht erkennen, dass Gott doch die Welt erschüttert? So that the church can shine the brightest just before the Lord returns. Auf dass die Gemeinde einfach am hellsten erstrahlen kann, bevor der Herr wiederkehrt. And the difference between us and them. Und der Unterschied zwischen uns und ihnen. Is that we have a God who cares for us. Dass wir einen Gott haben, der sich um uns sorgt. And when we believe it, believer. Und wenn wir das glauben, glaub es ja, Gläubiger. I once heard a great message. Ich habe einmal believe it, believer. Eine großartige Botschaft gehört. Glaub das nur, awesome. Du Gläubiger. Believe it, believer. Gläubiger, glaub es God doch. God cares for us. Gott, er kümmert sich and um uns. When this fills our hearts, und wenn das unser Herz erfüllt, and we trust in the Lord, und wir trauen auf dem Herrn, His glory shines through us. Dann erstrahlt seine Herrlichkeit and durch our uns. Life, und unser Leben, our attitude, unsere Einstellung, our words, unsere Worte, become a shining light in a dark world. Werden zu einem leuchtenden Licht in einer finsteren Welt. Vers 8. They are confident and fearless and can face their foes triumphantly. Sie sind zuversichtlich und furchtlos und sie können den Feinden gegenübertreten mit Triumph. We can face our anxiety, unsere Angst. We can face financial worry. Wir können unseren finanziellen Ängsten oder Sorgen gegenübertreten. Anything that comes against us. Egal was es da ist, was sich da uns entgegenstellt. Knowing that God cares for us. Wir können dem gegenübertreten, weil wir wissen, dass sich Gott um uns sorgt. Will it be painful at times? Wird es manchmal vielleicht schmerzhaft sein? Will we feel it? Of course. Wenn wir es auch irgendwie spüren, natürlich. Mordecai, when he heard the news, als er die Nachrichten hörte, of the coming Holocaust, dass dieser Holocaust kommen würde, he fell and wept. Er fiel nieder und er weinte. And covered himself with ashes and sackcloth. Er klagte und er bedeckte sich mit Asche und mit Sacktuch. And he cried bitterly to God. Und er klagte bitterlich zu Gott. Of course we're going to feel it. Natürlich werden wir das spüren auch. But there's a difference. Aber es gibt einen Unterschied. Because God is there to help us. Weil ja Gott bei uns ist, um uns zu helfen. Now look at verse 9. Schaut auf Vers 9. They share freely and give generously to those in need. Und sie teilen freizügig und sie geben großzügig denen, die in Not sind. Their good deeds will be remembered forever. Und ihre guten Taten wird man sich für immer erinnern. They will have influence. Sie werden Einfluss haben and honor. Und Ehre. And that's here and there. Das betrifft die Zeit hier und dann die Ewigkeit. God wants to take care of us. Zuallererst möchte sich Gott um uns sorgen. And God wants to use us und uns to care for somebody else. Und uns dazu verwenden, dass wir uns um andere kümmern. And we'll see this now as we go to the New Testament, but one more verse. Und das können wir dann genau erkennen, wenn wir dann ins Neue Testament kommen. Vers 10. The wicked will see this, or let's say the ungodly will see this and be infuriated. Der Gottlose wird sehen und es wird ihn verdrießen. The ungodly will see your attitude of faith. Und die Gottlosen werden eure Einstellung des Glaubens sehen. And they will say, what are you so peaceful about? Warum hast du so viel Frieden? What are you so carefree about? Warum bist du da so sorgenfrei? You and your faith. Du mit deinem Where's Glauben. Where's your God? Wo ist denn dein Gott? Where's my God? Where's not my God? Gott? Wo my God mein Gott is nicht in sein? All and through all and above all. Er ist in allem, durch alles und über allem. We'll just see how your faith works out. Na, wir werden sehen, wie es da mit deinem Glauben läuft. Well, Mordecai was a believer and suddenly he became governor under the king. Und Mordecai war ein Gläubiger und plötzlich wurde er zum Regierenden bestellt unter dem damaligen König Because von Persien. Because of his faith in a loving, caring God. Denn er hatte Glauben an einen liebenden und sich sorgenden Gott. They will grind their teeth in anger and they will slink away, their hopes thwarted. Und er wird seine Zähne zusammenbeißen und vergehen. Now let's go to the New Testament and it gets really cool. Und dann kommen wir ins Neue Testament, dann wird es super. 2. Corinthians 9. 2. Korinther 9. Now, there's something, can you go back to that for a moment? Okay. Ephesians 4:27. Epheser 4, Vers 27. Do not give the devil a foothold. Gebt dem Teufel keinen Raum. In the NIV. In der NIV. In the Luther. Luther. Gebt auch nicht Raum dem Lästerer. In the King James Version, neither give place to the devil. Und gebt auch dem Teufel keinen Raum. And a New Living Translation. Neue lebendige Übersetzung. For anger gives a foothold to the devil. Denn Zorn gibt dem Teufel einen Trittstein. Now, what's a foothold mean? Was ist so ein Trittstein? Here's a definition from the dictionary. Da kommt jetzt eine Definition. It's a place when you climb that you stick your foot in. Das ist ein Platz beim Aufsteigen an Bergen, wo du deinen Fuß hinsetzt. The secondary meaning is this. Zweite Bedeutung. It is a secure position. Es ist eine sichere Position. A firm basis for further progress and development. Eine feste Basis für weiteres Fortschreiten und weitere Entwicklung. Don't give the devil a secure position in your life. Gebt dem Teufel nicht diese sichere Position in deinem Leben. Don't give him a firm basis for further progress or development. Gib ihm nicht diese feste Basis, dass er sich weiterentwickeln kann oder weitere Fortschritte in deinem Leben macht. When you give the devil a foothold, wenn du diesen Tritt des Teufels in dein Leben hinein zulässt, in your life, in dein Leben hinein, you become a foothold for the devil in the church. Dann wirst du auch zu einem Trittstein oder einem Einflussbereich des Teufels in And der Gemeinde. Where does the foothold start? Und wo beginnt da dieser Tritt? Right in your mouth. Genau in deinem Mund. In your heart express through your mouth. In deinem Herzen beginnt es, dann drückt es sich in deinem Mund aus. What was most characteristic about the nation of Israel going through the wilderness? Was war das stärkste Merkmal von Israel, als sie da durch die Wüste ging? They were complaining. Sie haben sich beklagt. And complaining. Und sie haben sich beklagt. And my job. Und meine Arbeit. And my wife. Meine Frau. And my kids. Meine Kinder. And my hair. Und meine Haare. And my nose. Meine Nase. And my ears. Meine Ohren. And my size. Und meine Größe. And my weight. Mein Gewicht. And my car. Mein Auto. And my city. Meine and Stadt. All they do is complain. Und alles, was sie tun, ist einfach nur murren und klagen. Whenever we complain against God. Und wann immer wir uns beklagen, beklagen wir uns eigentlich gegen Gott. You cannot complain and not complain against God. Du kannst dich nicht beklagen, ohne dass du dich gegen Gott beklagt. Because God cares for us. Weil ja Gott sich uns kümmert. In every situation. In jeder Situation. And he wants to bring in a deliverance and open a door. Er möchte eine Befreiung da hineinbringen und eine Tür öffnen. He wants to use me in a situation. Er möchte mich verwenden in einer Situation. But I give the devil a foothold by what I say. Aber ich gebe dem Teufel so ein Trittbrett in meinem Leben durch das, was ich sage. Goes back to the whole message on giving thanks for all things. Und das kommt einfach darauf zurück, auf diese Botschaft, dass wir Dank geben für alle Dinge. As a church, as Christians, we should be giving thanks for this opportunity to shine the light of God's care to a dark world. Als Gemeinde, als Christen, sollten wir diese Gelegenheit einfach nutzen, Gottes Licht, das Licht seiner Fürsorge, einer finsteren Welt erscheinen zu lassen. 2. Korinther 9, Vers 6. Remember this. Ich möchte, dass ihr euch erinnert. Look at the confidence again in this. Schaut mal, wie viel Zuversicht da drin ist. Whoever sows sparingly will reap sparingly. Wer da spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Whoever sows generously will reap generously. Wer aber großzügig sät, wird auch großzügig ernten. As it is written. Wie es geschrieben steht. But where is it written? Aber wo steht es? Psalm 112. Eben im Psalm 112. And verse 9. Vers 9. Paul is quoting from Psalm 112. Paulus zitiert da eben aus dem Psalm 112, den wir gerade lasen. To read Psalm 112. Das heißt, dass Paulus diesen Vers gelesen hat. Sometimes I think Paul used to read a psalm every day in his private time. Also dann denke ich mir, dass sich vielleicht Paulus jeden Tag so einen Vers vorgenommen hat in seiner stillen Zeit. Er kannte die Psalmen. As it is written, wie es geschrieben steht. He has scattered abroad his gifts to the poor. Er hat den Armen ausgestreut seine Geschenke, seine Gaben. His righteousness endures forever. Und seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. His righteousness reflects his faith in God to care for him. Und es ist ja seine Gerechtigkeit, die seinen Glauben widerspiegelt, den Glauben an Gott, dass er sich um ihn kümmert. And because he's confident in God's care, und weil er eine Zuversicht hat in die Fürsorge Gottes, he has a carefree attitude. Hat er eine sorglose Einstellung. Now, Exodus chapter 16, in 2. Mose Kapitel 16, when the same generation went into the wilderness, als diese gleiche Generation in die Wildnis hineinzog, God gave them manna. Gab ihnen Gott Manna. And God said, you just go outside and gather what you need for the day. Und Gott gab ihnen das Gebot, geht einfach raus und sammelt euch das Manna ein, genauso viel wie ihr braucht für den Tag. Get up early and get some manna. Steht früh auf, holt euch das Manna. But don't save it for the next day. Aber behaltet euch das nicht auf für den nächsten Tag. So what did they do? Aber was haben sie gemacht? In verse 17 through 19. Vers 17 bis 19. They saved it for the next day. Sie haben es sich aufbehalten für den nächsten Tag. They could not believe that the God who provided today would provide tomorrow. Sie konnten es einfach nicht glauben, dass der Gott, der sich für das Heute um sie gekümmert hat, auch für das Morgen sorgen würde. They would not believe it. Sie würden das nicht glauben. He did a miracle today and fed 1.5 million people, but he won't do it tomorrow. Er hat ein Wunder getan heute, indem er 1.5 Millionen Menschen genährt hat, weil er wird das morgen nicht tun. So they took a lot of it. So haben sie es alles eingerafft. And they brought it home. Nach Hause gebracht. And they filled pots. Haben da die Töpfe mitgefüllt. I'm not taking any chances. Also ich werde es darauf nicht ankommen lassen. I mean, we may wake up tomorrow and there's nothing out there. Vielleicht wachen wir auf morgen, dann ist doch nichts. And you know what happened? Wisst ihr, was passiert? It started to smell. Es fing an zu stinken. What's that smell? Was ist das? Was stinkt das so? Is that Cody? Das ist der Cody? Cody's not even here. Der Cody ist gar nicht da. What is that? Was stinkt hier so? Ew! The manna. Das Manna. Ew! Maggots! Maggots! Get it out of here! Weg damit, raus! And all you hear through the campus, maggots! Maggots everywhere! Ein ganzes Lager, Maden, Maden. That's like our faith. Wie unser Glaube. We believe today. Wir glauben heute. And secretly. Und im Geheimen. We start to play games. Fangen wir an, diese Spiele zu spielen. We don't believe for tomorrow. Wir glauben nicht für morgen. And then our attitude starts to stink. Und fängt unsere Einstellung an zu stinken. Something smells here. Da stinkt was. And Cody's not around. Der Cody ist gar nicht da. Is that your faith? Ist das dein Glaube? Is that your unbelief? Dein Unglaube? Are there maggots in your soul? Maden in deiner Seele. Maggots of anxiety and maggots of jealousy and greed. Magen der Eifersucht und des, der Gier. Are you hoarding the blessing of God? Hortest du den Segen Gottes? Are you stopping the process here? Tust du hier diesen Prozess einfach stoppen? Have you begun to look at these things, these blessings, as coincidence and actually not from God? Hast du diese Segnung irgendwie als ein Zufall angesehen und sie nicht von Gott her gesehen? You used to say that your spouse was the greatest gift from God. Du hast mal gesagt, dass deine Frau oder dein Ehemann das größte Geschenk von Gott wäre. But now you don't quite see it like that. Aber jetzt schaust du nicht mehr so. Something is starting to smell. Irgendwas fängt an hier zu stinken. And it's your attitude. Ist deine Einstellung. Hebrews 3:12. Hebräer 3, Vers 12. Beware. Achte drauf. Lest any one of you. Passt auf, dass nicht irgendeiner von euch through an unbelieving and evil heart durch ein böses, ungläubiges Herz depart abfällt from the living God. Von dem lebendigen Gott. Bye bye. And they leave the living God. Und sie verlassen den lebendigen Gott. Because of a soul full of maggots. Wegen einer Seele, die voll von Maden ist. Now let's go to verse 10. Vers 10. Let's just skip to verse 11. Weiter zu Vers 11. Now look at the power of this verse. Schaut mal diese Kraft, die in diesem Vers liegt. This is so awesome. God, or I'm sorry, you will be made rich in every way. Dass ihr reich seid in allen Dingen, in jeder Hinsicht. So that you can be generous on every occasion. Auf dass ihr großzügig sein könnt bei jeder Gelegenheit. That's a good deal, huh? Das ist ein guter Handel. A good deal. Das ist ein guter Handel. God says, look, you be generous and I'll make you rich. Gott sagt, sei großzügig und ich mach dich reich. Okay, sure. I'll be generous, just make me rich. Mach mich reich, ich werde großzügig sein, kein Problem. You already are rich. Du bist bereits reich. And you're filthy greedy. Und bist unglaublich gierig. Already. Bereits ist es so. You are rich. You're richer than 98% of the people in the world. Du bist reicher als 98% auf der ganzen Welt. When are you going to start to be generous? Wann wirst du anfangen, großzügig zu sein? You've already failed the test. Du hast bereits versagt in dieser Prüfung. God wants to make us rich. Gott möchte uns reich machen. So that we can be generous. Auf dass wir großzügig sein können. Why? Warum? Look what it says. Schaut mal, was da steht. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Dass durch uns, durch unsere Großzügigkeit, ihre Danksagung überreich werde. 2 weeks ago, this need came to my attention. Vor 2 Wochen gab es da eine Not, die ich bei jemandem erkennen konnte. And I said to my wife, "Do we have any extra money we could give these people?" Und ich sagte meiner Frau, haben wir nicht irgendwie Geld übrig, was wir diesen Leuten geben können? What are you thinking? Was denkst du? What can we afford? Was können wir uns vielleicht leisten? We can give them 100. Vielleicht haben wir irgendwie 100 Euro. I said, I was thinking more like 500. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht könnten wir 500 geben. A couple days later, ein paar Tage später, exactly 500, da waren genau diese 500. Was available. Die waren da bereit. Exactly 500. Da waren sie. It was a perfect fit. Es hat perfekt dazu gepasst. God wants to bless, Gott möchte segnen, so we can be generous. Auf dass wir großzügig sein Now, können. Years ago, Mary Murphy said to me, vor 8 Jahren sagte Mary Murphy zu mir, Pastor Rob, my car is, I don't have a car at the end of October. Just want to let you know. Pastor Rob, ich wollte einfach nur sagen, praktisch am Ende Oktober werde ich kein Auto mehr haben. I mean, Mary Murphy, missionary, right? Mary Murphy, missionary. Serving God. Die Gott dient. Living by faith. Im Glauben lebt. At the end of October, I don't have a car. Can you pray for me? Ende Oktober werde ich kein Auto mehr haben. Bitte bete für mich. At the beginning of October, this guy comes to church upstairs. Anfang Oktober kommt ein Mann oben in die Gemeinde rein. Do you remember me? Er fragt mich so: Erinnerst du dich an mich? No. Nein. I came about a year ago. I'm from the Indonesian embassy. Vor einem Jahr war ich in der Gemeinde und ich komme aus der indonesischen Botschaft. I don't remember. Anyway, a year ago, I promised you that when I leave Austria, I will give you my car. Also wie auch immer, vor einem Jahr habe ich dir versprochen, wenn ich praktisch hier aus Österreich weggehe, werde ich dir mein Auto überlassen. But I don't need a car, I have a car. Ich brauche kein Auto, ich habe ein Auto. It's okay, you can take it and sell it, keep the money. Kannst du behalten, kannst verkaufen, Geld behalten. Okay, let's go look at your car. Na gut, schauen wir uns das an. Now Mary Murphy's praying for a green car because she likes green, and she's praying for a diesel. Nee, Mary Murphy, sie betet um ein grünes Auto, um einen Diesel, weil sie mag grün. Because somebody said, hey, if God's going to do a miracle, then let him do a real miracle like green and diesel, you know. Und sie sagt, na, wenn Gott ein Wunder macht, dann lass doch ein echtes Wunder sein, also grün und auch ein Diesel. We walk around von der Nullgasse and I'm walking down the street. Ich gehe mal herum von der Nullgasse, ich gehe da über die Straße. Thinking there it is, right there, this piece of junk right here. Denke da, dieses Stück Schrott dort, das wird das sein. Take this car to the junkyard for this guy, probably. Aber wahrscheinlich müssen wir nur das Auto da zum Mistplatz bringen für diesen Mann, zum Schrottplatz. And suddenly we come to this green car. Und plötzlich kommen wir vorbei an diesem grünen Auto. And it's an Audi. Und es ist ein Audi. I said, this is your car? Das ist dein Auto? He said, this is my car. Ja, das ist mein Auto. You want to give it to me? Das möchtest du mir geben? He says, yeah. Ja. We get in it. He says, start it. Wir gehen rein. Sagt, komm, schalt an. Ja, und der Diesel. This is a car. Das ist das Auto. I said, how much is this thing worth? Ja, wie viel ist es wert? About 8,000 Euro. Vielleicht 8,000 Euro. You want to give it to me? Du wirst mir schenken? He says, yeah. I said, I have a car. Ja. Ich habe ein Auto. He says, then sell it and keep the money. Verkauf es. Gib irgendjemandem das Geld. And God said, ding, ding, ding, ding, ding, ding. This is Mary Murphy's car. Das ist Mary Murphy's Auto. I put it on my name and Mary Murphy's got it. Und ich habe es auf meinen Namen registrieren lassen und Mary Murphy fährt es. God wants to make us wealthy so we can be generous. Gott möchte uns reich machen, auf dass wir großzügig sein können. God wants to use us in the process. Gott möchte uns da benutzen und verwenden in diesem Prozess. He cares for us. Er sorgt sich um uns. And he wants to use us as instruments of caring. Und er möchte uns verwenden als Instrumente seiner Fürsorge. I mean, this is as clear can be. Und das ist so klar, wie es nur irgendwie klar sein kann. Now let's go to 1 Peter 5. 1. Petrus 5. This is so cool. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Werft all eure Sorge auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Now look at the Message translation. Schaut euch mal die Message translation an. Live carefree before God. Lebe sorgenfrei vor Gott. He is most careful for you. Denn er ist ja überaus besorgt um euch. Now I'm going to read two more verses that are just going to blow you away. Noch zwei weitere Verse und die werden euch einfach voll weggeben. Römer 8, Vers 38. Before we read this, it's going to be about the love of God. Da geht es um die Liebe Gottes, bevor wir das jetzt lesen. Let's define God's love here. Definieren wir einmal Gottes Liebe. It is unfailing. Sie versagt nie. It is unconditional. Bedingungslos ist sie. And und it is always pre-planned. Und immer vorausgeplant. You remember that? Erinnert euch daran? It is unfailing. Sie versagt nie. It is unconditional. Sie ist bedingungslos. And it is always pre-planned. Und sie ist immer bereits vorausgeplant. Jesus was crucified in the mind of God before anyone even existed on this planet. Jesus war in dem Gedanken Gottes bereits gekreuzigt, bevor der Planet überhaupt existierte. God would never allow us into a situation where he did not pre-plan our welfare. Gott würde nie zulassen, dass wir in eine Situation hineingeraten, wo er nicht bereits unser Wohlergehen aus der Situation heraus vorausgeplant hat. Und das ist die Liebe Gottes. And God can do anything. Und Gott kann alles tun. When they were in the wilderness, als sie da in der Wildnis waren, he brought water out of a rock. Brachte er Wasser aus dem Felsen. Not from under the rock. Nicht so irgendwie unter dem Felsen Not from hervor. Behind the rock. Nicht von hinter dem Felsen. Not from some spring. Nicht aus irgendeiner Quelle. Between the rock. Zwischen dem Felsen. There was just a rock. Da war nur der Fels. And water came right out of the rock. Und Wasser kam direkt raus. This is our God. Das ist unser Gott. When Joshua was in trouble, als Joshua Schwierigkeiten hatte, Joshua chapter 10 verse 13, Joshua Kapitel 10 Vers 13, because he needed more time to defeat the enemy, da er ja mehr Zeit brauchte, um dem Feind eine Niederlage zuzufügen, he didn't know what to do. Wusste nicht, was er tun he said, sollte. We need more time. Wir brauchen mehr Zeit. What are we gonna do? We need more time. Was machen wir? Wir brauchen mehr Zeit. God, stop the sun. Stopp die Sonne. And hold it right there. Halt es fest dort. And the sun. Und die Sonne. Stood still. Stand still. It says for the day, for like 12, either 12 or 24. I just stayed right there. Für den Tag. Figure that one out scientifically. dass man irgendwie wissenschaftlich erkunden. All that it would take to just stop the earth from rotating. Alles, was da brauchen würde, dass diese Erde einfach aufhört, sich zu drehen. And God did it. Und Gott hat es gemacht. Because nothing is impossible with our God. Weil für unseren Gott nichts unmöglich ist. Is our God. Das ist unser Gott. That's why it says in Proverbs chapter 31. Daher heißt es in Sprüche Kapitel 31. Verse 25. Vers 25. That this virtuous woman, she laughs at the future. Dass diese tugendhafte Frau der Zukunft entgegenlacht. And the bride of Christ can laugh at the future. Und die Braut Christi, sie kann der Zukunft entgegenlachen. Now let's read this and keep all this in mind. Lass uns das einmal lesen. Two und hab all diese Gedanken auch im Hinterkopf dabei. And I am convinced. Denn ich bin gewiss. And that's the purpose tonight, that we would be convinced. Und das ist einfach der Zweck für heute Abend, dass wir davon überzeugt sind und gewiss sind. Nothing can ever separate us from God's caring love. Dass nichts uns auch irgendwie nur trennen kann von Gottes fürsorgender Liebe from für uns. God's unconditional, von Gottes bedingungsloser, what's the other word? Unfailing, nie versagende, pre-planned, vorausgeplante care for us. Fürsorge für nothing. Uns. Nichts. Look what it says. Neither death, weder Tod, nor life, noch Leben, nor angels, noch Engel, nor demons, noch Gewalten, Dämonen, neither our fears for today, noch unsere Furcht für den Tag heute, nor our worries about tomorrow's world recession, noch unsere Sorgen um die Weltrezession, die vielleicht morgen eintreten könnte, not even the powers of hell can separate us from God's love. Nicht mal die Gewalten der Hölle uns trennen können von Gottes Liebe. God's pre-planned care for his people. Gottes vorausgeplanter Fürsorge für sein Volk. Let's close with verse 39. Schließen wir ab mit Vers 39. No power in the sky above. Keine Kraft am Himmel und in der Luft. Or in the earth below. Oder auf der Erde hier unten. Indeed, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God, which is revealed in Christ Jesus our Lord. In der Tat, nichts in der ganzen Schöpfung wird je in der Lage sein, uns von der Liebe Gottes zu trennen, die in Christus Jesus unserem Herrn offenbart ist. The love of God that was revealed at Calvary. Die Liebe Gottes, die auf Golgatha geoffenbart wurde. Jesus Christ was slain in the mind of God before the universe even existed. Jesus Christus wurde geschlachtet als Lamm Gottes, bevor das Universum überhaupt existierte. God would not create it. Gott würde es nicht einfach schaffen. Without already pre-planning our deliverance. Ohne nicht zuvor überhaupt die Befreiung vorausgeplant zu haben. So let's look at the next 15 years. Also schauen wir jetzt auf die nächsten 15 Jahre. What are we looking at? Worauf werden wir da schauen? We're looking at an almighty God who knows every single one of us and cares for us all. Wir schauen auf einen allmächtigen Gott, der jeden einzelnen von uns kennt und sich um jeden einzelnen von uns kümmert. And I can be confident. Und so kann ich Zuversicht and haben. I can prosper. Und so kann ich Wohlergehen in haben. My attitude. In meiner Einstellung. I can be helpful. Ich kann auch für andere hilfsbereit sein. Part of the solution rather than part of the problem. Ich kann ein Teil der Lösung sein, eher als es jetzt ein Problem wäre. I can say, God, I've got a little bit, but who can I help? Ich kann Gott sagen, ich habe hier ein bisschen, aber wem kann ich damit helfen? And when I use my little bit, God says, you know what? I can trust you. Let's give you a little bit more, so you can help a little bit more. Und wenn ich mal ein bisschen da verwende, kann Gott sagen, ja, ich vertraue dir, so gebe ich dir ein bisschen mehr. Und so geben wir dann auch ein bisschen mehr. If we can grasp this, und wenn wir das irgendwie erfassen können, that nothing can separate us from God's love, dass uns nichts trennen kann von Gottes Liebe, glory will shine through us. Dann wird die Herrlichkeit nur so durch uns durchscheinen. Peace. Friede, and joy, Freude, and love, Liebe, and kindness, Freundlichkeit, and goodness, Güte, and meekness, Sanftmut. All of these things will shine through our lives. All diese Dinge werden durch unser Leben durchscheinen. Shall we pray? Sollen wir beten? Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you so much. Vielen Dank. As it says in Psalm 8. Wie es da heißt im Psalm 8. O Lord, my Lord, how majestic is your name. O Herr, mein Herr, Wie majestätisch ist dein Name in all the earth. In der ganzen Erde. You have perfected praise in the mouth of babes. Du hast den Lobpreis aus den Mündern Kindern, aus den Lippen der Kinder dir vollkommen and when gemacht. I consider the heavens, und wenn ich dir mir die Himmel betrachte and the earth, und die Erde, the work of thy fingers, das Werk deiner Finger, what is a man, was ist der Mensch, that you are mindful of him? Dass du seiner gedenkst. Thank you, Lord, tonight, danke, Herr, heute Abend, that you are mindful of us. Dass du unser gedenkst. Maybe you're here tonight, vielleicht bist du heute Abend hier and you've never received Christ. Und du hast Christus noch nie empfangen. That means if you died tonight, where would you go? Das heißt, wenn du heute Abend sterben würdest, wo würdest du hingeraten? Have you ever received forgiveness? Hast du jemals Vergebung empfangen? In Jesus Christ. In Jesus Christus. Pray a simple prayer with me. Bete ein einfaches Gebet mit mir. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. But you gotta say it. Aber du musst es sagen. Say it quietly. Einfach aussprechen, ganz leise. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. God, forgive me through Jesus. Gott, vergib mir durch Jesus. Shine in my heart. Scheine in meinem Herzen. Shine in my life. In meinem Leben. Let's lift our hands to the Lord. Heben unsere Hände zum Herrn. Lord Jesus. Herr Jesus. If there's a foothold in our life, wenn es da dieses Trittbrett gibt, an attitude towards someone, in unserem Leben des Teufels, in eine Einstellung gegen jemanden, an inner complaining, ein inneres Klagen, rather than giving thanks, also dass wir Dank geben, let's pray that it would be taken away tonight. Lass uns beten, dass es einfach heute Abend weggenommen wird. Lord, heal us tonight. Herr, heile uns heute Abend. If anyone is here who's got a, who you just know, wow, the devil's got me. Oder wer weiß, der Teufel hat mich. I'm so jealous, I'm so angry. Ich bin so eifersüchtig, ich bin so zornig, bitter, I'm so bitter, fearful, so voll Furcht. I'm so frustrated. So frustriert. Lift your hand to the Lord and say, God. Hebe deine Hand zum Herrn und sage, Gott. Thank you for the situation. Danke für die Situation. Because it's an opportunity. Denn es ist eine Gelegenheit. To receive your mercy right now. Deine Barmherzigkeit zu empfangen. And just say, God, be merciful to me. Sagst einfach, Gott, sei mir barmherzig. And cleanse me, I pray. Reinige mich, darum bitte ich dich.